Na kune in shaka. Mai maka sayyadi, mai maka sayyadi, mai maka hari da madina Muhammadi. Na tuba na bi ilahu gaba daya, ya Muhammadu gare ka na zo niya. Aure na dole ake so ai muni, ni kuma ko kusa samsam ba ni so. Mai maka sayyadi,